Kapitel 01. Die geistlichen Ursachen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Sprüche 4, 23. Im Jahr 2011 führte ich in der Stadt Port of Spain, Trinidad und Tobago, eine For-MeLife-Konferenz durch. Nach nur einer halben Stunde am ersten Abend der Konferenz begann ich stark zu schwitzen und fühlte mich sehr unwohl. Ich machte eine kurze Pause und ging in das Büro des Pastors. Eine Ärztin, die an der Konferenz teilnahm, kam, um nach mir zu sehen. Nachdem sie mich untersucht hatte, sagte sie, ich glaube, Sie haben einen Herzinfarkt. Ich wurde sofort ins Krankenhaus der Stadt gebracht, aber ich bestand darauf, zu Fuß in die Notaufnahme des Krankenhauses zu gehen, als ich dort ankam. Innerhalb von 24 Stunden traf meine Frau Donne aus den Staaten ein. Die Ärzte teilten uns mit, ich hätte einen schweren Herzinfarkt erlitten und mein Herz sei schwer gleichschädigt. Ich würde eine dreifache Bypass-Operation benötigen, um eine Überlebenschance zu haben. Die Prognose war, dass ich die Operation wahrscheinlich nicht überleben würde, mir war klar, dass ich diese Prognose nicht einfach hinnehmen konnte, ich betete und überstand die Operation ohne Zwischenfälle. Auch wenn ich 30 Tage lang in einem Krankenhausbett in Trinidad liegen musste, um mich zu erholen, verlor ich nie meinen Frieden. Die Ärzte behandelten mich, als wäre mein Tod unvermeidlich und als bestände ihre einzige Aufgabe darin, mich gerade lange genug am Leben zu erhalten, damit ich nach Hause in die Staaten fliegen könnte. Aber für mich war das nicht unvermeidlich. Wissen Sie, was ich getan habe? Ich fing an, über die Verheißung Gen Gottes für mein Leben und meine Gesundheit zu meditieren. Ich nahm täglich Pillen aus Gottes Wort, wie zum Beispiel die Fulgenten, um mich auf dem Weg zu meiner Heilung zu unterstützen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden, Psalm 118, 17. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, Nehemiah 8, 10. Ein frohes Herz ist die beste Medizin, Sprüche 17, 22. Ich verstehe die Prinzipien der Krankheitsüberwindung, weil ich danach lebe, Gott ist derjenige, der alle meine Krankheiten heilt. Wegen des Kreuzes praktizierte ich in dieser Situation meinen Glauben und folgte der Hoffnung und dem Glauben, nicht der Angst. Hätte ich mich auf Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung eingelassen, hätte ich keinen Glauben gehabt und wäre wahrscheinlich vorzeitig gestorben. Ich verstehe, was ich lehre, und deshalb war ich ein glücklicher, angenehmer Patient. Ich habe mich nie beschwert, ich hatte nie einen schlechten Tag. Als man mir später den Überweisungsschein für einen Arzt in Amerika aushändigte, hieß es sogar, wir möchten Ihnen diesen höchst angenehmen Pastor aus Georgia empfehlen. Dass man mich einen angenehmen Pastor nannte, war ein Wunder für sich. Wenn ich lehre, donnere ich meist die Wahrheit vom Berg Sinai über das Leben der Menschen, und sie denken, ich sei sauer auf sie, ich bin aber auf niemanden sauer. Ich bin wütend auf den Feind, der droht, ihnen und mir das Leben zu nehmen. Ich bin so, wie Gott mich gemacht hat. Ich werde um ihr Leben kämpfen, gemäß der Wahrheit, die mir aus Gottes Wort offenbart wurde. Und ich werde auch um mein eigenes Leben kämpfen. Ich werde die Wahrheit herausdonnern. Sie müssen wissen, dass ich auf ihrer Seite bin. Ich meine, was ich sage und was ich zu erreichen versuche. Sie werden das Wissen und das Vertrauen haben, Gottes Wort der Wahrheit zu glauben und nicht den Lügen des Teufels darüber, wer sie sind und was Gott in Zukunft mit ihnen vorhat. Indem ich mich auf Gottes Wahrheit verlasse, sie anwende und ihnen weitergebe, helfe ich nur ihrem himmlischen Vater dabei, ihnen seine Liebe zu zeigen.